es ist kalt und das Willkommen in der Weihnachtszeit. So tun, als hätte man Riesenspaß an diesem ganzen Deko-Scheiß. Einmal in die Küche gehen, so tun, als wenn ihr heilig seid, obwohl ihr doch in Wirklichkeit nur geil auf die Geschenke seid. Wie jedes Jahr kommt die Familie vorbei für einen Abend. Mal so tun, als hätte man nicht immer Streit. Zum Glück steht schon die Weihnachtsente auf dem Tisch bereit. Denn wer braucht schon ein Gewissen in der Weihnachtszeit? Und sie nennt mich Mrs. Grinch, nur weil ich einfach ehrlich bin. Sagt ihr die Wahrheit ins Gesicht, denn das Christkind tut es nicht, weil es das ja gar nicht gibt. Tut mir leid für dich. Jedes Jahr dieselben Sprüche zu der Weihnachtszeit. Weihnachten, das Fest der Liebe, keiner bleibt allein. Vielleicht bin ich ja blind, doch wo soll diese Liebe sein? Wie jedes Jahr alleine in der Weihnachtszeit. Schön, dass jeder jemand hat, der ein unendlich liebt und für die Geschenke noch den letzten Penny gibt. Dass jeder in den Armen seiner Liebsten liegt, während ich keinen einzigen Brief mehr krieg. Und sie nennt mich Mrs. So grausam sein, wenn man jemanden hätte in der Weihnachtszeit. Jemand, der einem Schnee um den Mantel leiht. Doch ich bin wieder allein.